Wir sind wieder in der Hitten, D-Dude, sag mal ihre Titten. Ich werd sie jetzt schon mehr ficken, dann wir ich sie weiter schicken. Dann marschiere ich hier zur Bar, sie fragt, bist schon wieder da. Ich sag der Alten wunderbar, sie sagt mal ihren BH. Mein Ex kommt, sagt, ihr wann die dacht, sie hätte halt gern mit mir gemacht. Doch ich bin dabei, dass ich Party mach, sauf wie ein Loch und hab's ausgelacht. Ich hab schon die nächste im Visier, nimm mir Bier, hin zu ihr. Sag, dass sie mich für sie interessiert. Bleib mal hier oder zu mir. Ich sag ihr, wir bleiben nur da, wir haben nur lange da. Wenn's du willst, geh mal aufs Klo, dann vergiss jetzt schon. Ich nimm's mit zum nächsten Schneuen, sag gerne, ich will echt knallen. Sie sind bereit, sie bleiben am Ballen und daten mal sogar was zahlen. Dann nimm es mit, zieh wie ein Gefick zu dritt mit meinem Riesendick. Zuerst oral, dann anal, dann Kumi. Mir scheißegal, wir machen's nur einmal, für sie ist es keine Qual. Nach einer Stunde haben wir's geschafft, 4 in der Früh, gute Nacht. Heute ist die Party des Jahrtausends, alle ohne Erdung bleiben draußen. Nochmal feiern, keine Pausen, bei uns sind die geilsten Rosen. Eine Ferne wird bei heute nur am Blasen und es wird so richtig genossen. Es werden nur ein paar Glas geschossen. Wenn's nix mehr anderen saufen, Dosen. Wir dran durch, machen Party im Club. Wir dran durch, machen Party im Club. Wir dran durch, machen Party im Club. Party im Club, Party im Club. Wir dran durch, machen Party im Club. Wir dran durch, machen Party im Club. Wir dran durch, machen Party im Club. Party im Club, Party im Club. Ich stampf einmal eine und schau mal die Lage an. Da ist ein fesches Mensch, daneben steht ein Bladesau. Schon geh ich weiter zu den anderen feschen Menschen. Ich dran durch, box alle, Alter, ich bin Gangster. Ich hab das Gefühl, dass ich heut nur das mach, was ich auch erreichen will. Die Weiber singen mich, kennen mich, stellen mich, kennen mich, lutschen, hören sie in den Nie, wann du willst, der Dame schlägt Kanon. Du kennst sie aus, komm, handle it, bin ihnen so, wie ich das will. Ich bin Freezy, nicht easy, ich will nur, wie Weezy spülen, ich will nur ein bisschen chillen. Greif mir an, du geile Sau, bleib mal draußen, nehm was an. Du musst doch nur ein bisschen in den Mund nehmen, wie ein Lollipop, man, der Fucker, da steht er schon. Ich bock mich nicht, komm, ich bock dich jetzt, komm, hopp mich her, hock dich auf, mein Herz, wie geil du ausschaust, herrst, ob du was drauf hast, du bist auch was mir herrst, wie man sie auf ihn hier. Freundinnen kommen auch ohne Havaras. Das ganze Filmteam ist da, bocken aus die Kameras. Heute ist die Party des Jahrtausends, alle ohne Erdung bleiben draußen. Nochmal feiern, keine Pausen, bei uns sind die geilsten Rosen. Eine Ferne wird bei heute nur am Blasen und es wird so richtig genossen. Es werden auch nur ein paar Glaseln geschossen. Wenn's nix mehr anderen saufen, Dosen. Wir dran durch, machen Party im Club. Wir dran durch, machen Party im Club. Wir dran durch, machen Party im Club. Party im Club, Party im Club. Wir dran durch, machen Party im Club. Wir dran durch, machen Party im Club. Wir dran durch, machen Party im Club. Party im Club, Party im Club. Wir dran durch, machen Party im Club.